gone. TV Source is up with the guests and gone. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Zim Hoppenstedt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute aus unserem Privatstudio in der Graf-Adolf-Straße. Unsere Fortuna. Ja, man fragt sich wirklich, was wird das nun für eine Saison? Dass in Kiel nichts zu holen ist, das war schon klar, wenn man auf die Statistik schaut. Erinnerte mich stark an die Begegnung in der Regionalliga Nord gegen Lübeck, wo es in Lübeck fast regelmäßig Klatschen setzte. Ja, ich weiß, Fortuna hatte auch schon mal in Lübeck gewonnen, aber ich hatte bei diesen speziellen Nordauswärtsspielen nie ein gutes Gefühl. Gegen den HSV hat es ja nun in dieser Saison auch noch nicht geklappt. Aber es war klar, dass man den Abgang von Herrn Stöger nicht so leicht kompensieren konnte. Warum der jetzt ausgerechnet zu Mainz wechselte, entzieht sich aber komplett meiner Kenntnis, denn er wollte ja Champions League spielen und nicht wieder wie mit der Fortuna gegen den Abstieg. Ich hoffe nur, es dauert jetzt nicht wieder 5 Jahre, bevor die Fortuna wieder in der ersten Liga spielen darf. Vielleicht geht es ja diesmal etwas schneller mit dem Wiederaufstieg. Gut, die Zeit bis dahin überbrückt man am besten mit guter Musik, solche, die jetzt gleich kommt, denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt, und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. serve it up with one beer and the crowd will cheer. What a great idea. Ballads and ditties, riches that sit engraved on a spinning plate. Foxtrots and waltzes, horses for courses, we've something for anyone who pays the rate. Sales climbed till they soared through the roof. The checks couldn't let him check out the truth. The golden-voiced boy had become the Tin Man. Baron of Heart, rumour spread through the land. The rock and roll emperor donned his new clothes, though he knew underneath he would bear to the bone. In the servants' quarters, hired hands run round to prepare his drink, made of holy water, elder, flower and zinc. He's lost himself, nobody dares to so etwas habe ich noch nie gehört. Schatz, was gibt es heute Abend Leckeres zu essen? Lässt euch richtig verwesen, der Hund. Was sagst du, Liebling? Lässt euch richtig verwesen, der Hund. Ersparen Sie sich unliebsame Überraschungen. Hören Sie einfach jeden Freitag Musik aus Flinger Nord. Die mit der Goldkante. Tun Sie es, bevor es eine andere tut. Herbert, ist das nicht schön hier im neuen Düsseldorfer Zoo und dann noch ein Innovationszoo? Martha, ist so nicht mal ein Papst aus dem Mittelalter Innocent-Zoo? Innovationszoo, Herbert. Ah. Da schau mal, der Löwe, der spielt mit Legosteinen. Das ist ein Maulöwe, Martha. Und dieses Raubtier, das liest sogar Zeitung. Bestimmt ein Papiertiger. Ach, Herbert, komm, wir gehen mal dort ins Gebäude. Ob es da drin was zu trinken gibt, Martha? Ich habe Durst. Nein, das ist kein Bierpalast, Herbert. Das ist ein Labor. Ein Labor? Ja, genau, ein Labor. Das ist der Ort, wo zum Beispiel aus Mücken Elefanten gemacht werden. Martha, jetzt kick mal da vorn. Die ganzen Schlangen hintereinander am Futternapf in Reihe und Glied davor. Hö, das ist eine Warteschlange, Herbert. Und schau mal, wie begeistert diese Robbe mit Geldmünzen spielt. Das ist bestimmt ein Kleingeldotter. Herbert, kürzer und positiver, ein Schotter. Und der Tier hier hinter die Scheibe, eine Vordersack-Antilopeneule. Herbert, kürzer und positiver, das ist ein Känguru-Uhu. Ah, und da, eine Antilope. Herbert, kürzer und positiver, nicht Antilope, es ist eine Prolope. Du, eine Schlope, du. Schrippe, Herbert, Schrippe. Ich drehe gleich ins Jas ab. Ach, Herbert. Und nun, sehr geehrte Damen und Herren, begrüßt Sie wieder Tornado Sepp in seinem hektischer Show. Nee, habe ich mich versprochen. Und nun, sehr geehrte Damen und Herren, begrüßt Sie wieder Tornado Sepp in seiner hektischen Show Wer bläst besser? Wie immer mit seinen Assistenten Senioren Otto. We'll be right back. Ist Ihnen tatsächlich schlecht? Wonderful Radio London. Ich in die Hauptverwaltung. Aber Chef, das kannst du nicht. So kommst du. Du kommst jetzt nach München. Aber Chef, da. Kein Wiederwuchs. Bleiben Sie in Düsseldorf bei Musik aus Flingern Nord. Du so früh hin? Na, den Strzeszewski besuchen, der liegt seit einer Woche im Krankenhaus. Oh, und was hat er? Eine Blutvergiftung? Nee, gestern war doch der Düsseldorfer Main Station Cup. Der Main Station Cup? Jo, der ist einmal im Jahr im Düsseldorfer Hauptbahnhof und findet freitags nachmittags gegen 16 Uhr statt. Ah. Da muss man im Bahnhof auf dem schwarzen Jummistrich in der Mitte vom Yang so schnell wie es geht von einem Ausgang zum anderen laufen. Und Martha, man darf den schwarzen Jummistreifen auf ja keinen Fall verlassen, sonst wird man ganz streng disqualifiziert. Mitten während der Rush-Hour? Jo. Am Wochenende, wo die meisten Leute im Bahnhof jo. Sind? Jo. Jo, und zuerst ist es ja auch gut gegangen. Die ersten älteren Rentner in Höhe von DM sind noch beiseite gespritzt, als der Strzelski ganz laut Achtung, aufpassen, gebrüllt hat. Und dann kam beim Brezel Sepp eine Reiseruppe aus Meppen, kam dem in den Querer. Da hat er seinen berühmten Würfelhusten zelebriert. Martha, das hilft immer, wenn man vorher eine rote Beete gebissen hat. Oh, das ist ja ekelhaft. Ja, nur kurz hinter die große Anzeigetafel. Und er war schon auf Weltrekordkurs, Martha. Ah. Da standen dann so ein paar Fans von Schalke 06 und denen hat er noch zugerufen, macht Platz oder ich muss euch verkloppen. Ah. Und dann fast auf gleicher Ohrenhöhe hat er nochmal ganz ruhig gebrüllt, haut ab, ihr Aushilfsschlümpfe. Und dann ging es ganz gut ab. Hier, kick mal. Ach, was ist das? Eine Blutwurst? Nee, der Strzelski konnte noch im letzten Moment ein Selfie machen, aber dann haben sie ihm zu die Plastikgroßmutter gebracht. Hä? Zu wem bitte? Na, zu die künstliche Oma. Ach, Herbert. Thank you.

Fast als wenn das verlorene Paradies zurückgekommen wäre. Wenn man dazu die Musik hat. Musik aus Flingern Nord. Du bist so bewundernswert. Herbert, mach das mal leise. Wenn du dich schon nicht um die Pflanzen kümmerst, dann verrat mir doch bitte mal, warum der Ficus Benjamin auf einmal so kahl ist. Das geht nicht. Das ist eine Überraschung für ein Abendessen. Herbert, was hat der kahle Ficus Benjamin mit dem Abendessen zu tun? Rede! Also, ich brauchte die Blätter für einen Teich. Du hast einen Blätterteig gemacht? Ja, und nun ist die Überraschung kaputt. Ach, Herbert. Been for a ride on my bike. When you're hurrying and worrying, oh love for breath, why give it a rest? It takes the question mark right out of your head, onto the page, onto the stage, into the conscious stream. I know we're meant to be, let me recommend to you, my friend, some medicine. Let me take you for a ride on my bike, rubber and steel. A friend, I hear they make a bicycle for two. And when the mescaline is kicking in, tell him he's in for a big surprise. For once a belly that's bigger than his eyes, hunger for danger never changes. Say his friends and I would be inclined to agree. Let me recommend to you, my friends, some medicine. Let me take you for a ride on my bike, rubber and steel.